Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hat Allah Azza wa Jal uns das wieder ermöglicht, dass wir uns einander treffen dürfen. Und das ist immer wieder eine Freude, dass man die praktizierenden Brüder sieht. Ich sage extra, die praktizierenden Brüder sieht. Und subhanallah al-Azim, das ist etwas Merkwürdiges, dass Allah subhanahu wa ta'ala sofort Liebe einander in die Herzen seiner gläubigen Diener legt. Das ist eine Gnade von ihm, subhanahu wa ta'ala, wie er im Koran sagt, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Und bedenkt der Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala an euch, als ihr noch verfeindet gewesen seid, als ihr Feinde untereinander gewesen seid, da hat Allah subhanahu wa ta'ala zwischen euren Herzen vereinigt, so dass ihr Brüder geworden seid. Und ein Bruder ist nicht ein Freund, denn ein Bruder ist viel, viel mehr. Ein Freund hat meistens Interessen an einer Person, aber ein Bruder, er liebt eine Person nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der einzige Grund, warum er diese Person liebt. Möge Allah azza wa jal diese Liebe zwischen uns in den Herzen legen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht nur Brüder in der Dunya sein lassen, sondern auch im Paradies. Liebe Geschwister, wir werden inshallah ta'ala ein sehr, sehr wichtiges Thema heute behandeln. Ein Thema, wegen dem viele Menschen irre gegangen sind. Und ein Thema, an dem viele Geister gescheitert sind. Weil das Thema, worüber wir heute inshallah ta'ala sprechen, ist ein Thema, was ein sehr, sehr gefährliches Thema ist, wenn man nicht das nötige Wissen hat. Und man wird die Welt, in der man lebt, verstehen, wenn man dieses Thema auch versteht. Und wir alle möchten diese Welt verstehen. Wir möchten verstehen, warum die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Aber das können wir nur erfahren, wenn wir das nötige Wissen haben. Denn es gibt Menschen, die haben Selbstmord gemacht wegen diesem Thema. Es gab Menschen, die haben aufgehört, gute Taten zu machen wegen diesem Thema. Und es gab Menschen, die haben erst recht das Üble getan wegen diesem Thema. Und das Thema, worüber wir sprechen, ist Al-Qadr, die Vorherbestimmung. Und es ist die 139. Frage im Buch 200 Fragen zur islamischen Aqida, liebe Geschwister. Und der Autor fragt in diesem Buch nach der Bedeutung von Al-Qadha und Al-Qadr. Und keine Angst haben, wenn ihr Begriffe liest, wenn ihr Begriffe lernen möchtet. Wallahi, Allah wird euch helfen, dass ihr das lernt. Weil manche, wenn sie ein Buch aufschlagen und da sind so 2, 3 Fremdwörter, dann verlassen sie das Thema sofort und sie flüchten vor dem Wissen. Nein, ein Muslim flüchtet nicht weg von dem Wissen, sondern er flüchtet hin zum Wissen. Denn wie Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, der Mann kommt zum Wissen und nicht das Wissen zum Mann. Das heißt, du musst dich anstrengen, um das Wissen zu bekommen. Aber dafür, wenn du das Wissen erlangst, dann wirst du zu denjenigen gehören, die auch Ruhe im Herzen haben, weil sie dieses Wissen besitzen, liebe Geschwister. Al-Qadha bedeutet sprachlich urteilen oder Richter. Wer kennt den arabischen Richterbegriff? Was heißt ein Richter auf Arabisch? Naam? Al-Qadi. Richtig, Al-Qadi. Und daher könnt ihr euch das leicht merken. Was macht Al-Qadi? Außer Bestechungsgelder nehmen. Was macht er noch? Er macht ein Urteil. Ein Urteil, er richtet. Er entscheidet etwas, er richtet. Das ist die ursprüngliche sprachliche Bedeutung von Al-Qadha. Und religiös bedeutet das, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala entschieden hat, dass es ins Leben gerufen wird. Dass es ins Leben gerufen wird. Und dass es bestehen bleibt oder auch verändert wird. Hat Allah bestimmt, dass er uns irgendwann erschafft? Ja oder nein? Ja. Haben wir schon immer existiert? Ja oder nein? Nein. Wer war als erstes da und niemand war da außer ihm? Allah ist der Erste und der Letzte. Das heißt, vor Allah war niemand da und nach Allah wird nichts sein. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist er unser Rabb, liebe Geschwister. Allah hat entschieden, Allah hat bestimmt, subhanahu wa ta'ala, dass er die Menschen erschafft. Das heißt, der Mensch, er war nicht immer da gewesen, sondern er hatte irgendwann einen Anfang gehabt. Und der Anfang war da, ab wo Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass er existiert, dieser Mensch. Als er existiert ist, natürlich, was passiert jetzt mit uns? Wir leben. Allah erhält uns aufrecht, ja oder nein? Das ist auch alles schon niedergeschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in das Leben berufen. Allah subhanahu wa ta'ala, er erhält uns am Leben. Nicht nur uns, auch alle anderen seine Geschöpfe, liebe Geschwister. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dann verändert er etwas an unserem Leben. Wenn er möchte, subhanahu wa ta'ala, dann zerstört er eine gesamte Stadt. Und dann war es das mit unserem Leben. Dann haben wir mal gelebt, aber das Leben ist dann irgendwann vorbei. Das ist Al-Qadar. Nochmal, sprachlich bedeutet das Al-Qadar. Urteilen, richten. Merkt euch immer Al-Qadi, dann wisst ihr das. Und religiös bedeutet das? Bitte schön. Ich grüße nicht zum Spaß. Was bedeutet das religiös? Die Tat umsetzen. Nein, nein. Die Feuerbestimmung. Wir haben das erklärt. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala ins Leben gerufen wird. Er hat entschieden, dass es ins Leben gerufen wird, dass es erhalten wird. MashaAllah alaikum. Und dass auch dieses verändert werden kann. Das ist Al-Qadar. Und dann gibt es Al-Qadar. Al-Qadar bedeutet die Menge, das Maß. Die Menge, das Maß. Wie viel und so weiter und so fort. Das bedeutet Al-Qadar. Das ist die sprachliche Bedeutung. Religiös, es hat eine ähnliche Bedeutung. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Wissen hinsichtlich seiner Schöpfung bestimmt hat. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Wissen hinsichtlich seiner Schöpfung bestimmt hat. Das bedeutet, was wir gerade erklärt haben bei Qadha, dass die Menschen ins Leben gerufen werden oder die Geschöpfe, dass sie bewahrt bleiben, erhalten bleiben und dass sie auch verändert werden. Fällt das auch unter dieser Rubrik, unter Qadha? Ja oder nein? Na, deswegen sagen die Gelehrten, wenn diese beiden Begriffe auseinanderstehen, das bedeutet, jedes steht einzeln, alleine, dann haben sie dieselbe Bedeutung. Und viele Gelehrte haben gesagt, Qadha oder Qadar ist dasselbe. Ist dasselbe. Die Gelehrten sagen, wenn Al-Qadha alleine steht oder Al-Qadar alleine steht, dann meinen sie beide dieselbe Bedeutung. Nämlich das, was Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat hinsichtlich seiner Schöpfung. Und dabei war sein Wissen immer präsent gewesen, subhanahu wa ta'ala. Und hier lernen wir heute Allah subhanahu wa ta'ala auf eine faszinierende Art und Weise kennen, liebe Geschwister, so dass wir auch ein Bild haben über Allah azza wa jal, den allmächtigen Schöpfer. Und das ist nur in unserer Religion möglich, dass wir so viel Informationen über Allah subhanahu wa ta'ala haben, so dass wir ihn lieben und ihn ehren und ihn fürchten. Und Allah subhanahu wa ta'ala vor nichts bevorzugen, liebe Geschwister. Bedeutet nochmal, Al-Qadha, wenn das alleine steht, oder Al-Qadha, dann haben sie beide dieselbe Bedeutung. Wenn sie aber zusammenstehen, dann meint Al-Qadha alle Ereignisse, die schon eingetroffen sind oder noch nicht eingetroffen sind. Die? Richtig. Al-Qadha ist dann alles, was Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Eintreffen des Ereignisses bestimmt hat. Das heißt, liebe Geschwister, es ist schon eingetroffen. Und Al-Qadar ist das, was noch nicht eingetroffen ist. Al-Qadar ist das, was noch nicht eingetroffen ist. Zum Beispiel, dass du ins Leben gerufen wurdest, ist das schon eingetroffen? Ja. Ja? Bei manchen sagt, ich suche mich noch. Philosoph, ja. Ich suche mich noch. Ja, wann findest du dich denn endlich? Ja. Dass du ins Leben gerufen wurdest, das ist schon Qadar oder Qadar? Qadar. Und Qadar, zum Beispiel Yawm al-Qiyamah, ist das schon eingetroffen? Das ist was? Das ist Al-Qadar. Liebe Geschwister, Tayyib, eine Frage. Wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles bestimmt. Ob jemand reich ist, ob jemand arm ist, ob jemand hübsch ist, ob jemand hässlich ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles bestimmt. Darf man jetzt Fragen stellen in der Art, warum macht Allah eine Sache so und eine andere wieder so? Ist das erlaubt, dass man so eine Frage stellt? Zum Beispiel, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala dieser Person mehr Vermögen gegeben als der anderen Person? Warum lebt einer in Reichtum und ein anderer ist arm? ein wahrlich arme Person, diese Fragen sind nicht erlaubt für dich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا يسأل عما يفعل. Warum? يسألون. Er wird nicht nach dem gefragt, was er tut. Darfst du Allah nach seinen Taten fragen, warum er das so oder so macht? Antwort, nein. Allah sagt ganz klar, er wird nicht nach dem gefragt, was er tut. Aber sie werden gefragt. Ich habe das Beispiel genannt. Du sagst, warum ist der reich und ich bin arm? Warum hat Allah ihm Vermögen gegeben und mir nicht? Diese Frage geziemt sich nicht für dich, Odina. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, er ist der Eigentümer über alle Dinge. Und Allah, er kann geben, was er will, und er kann enthalten, was er will. Er kann geben, er muss aber nicht geben. Er ist der Eigentümer über alle Dinge. Subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah azza wa jal seine gesamte Schöpfung vernichten würde, wäre er ungerecht oder nicht? Warum wäre er nicht ungerecht? Wer sagt mir das? Na? Wir haben das gerade gesagt, weil wir sein Eigentum sind. Allah hat uns erschaffen. Eine Frage, wirst du einen Firmenbesitzer fragen, warum er jetzt zum Beispiel schlechte Laune hat, dann nimmt er einen Teil von seiner Ware, schmeißt es auf den Boden und tritt drauf. Wird ihn einer fragen, den Firmenbesitzer, ja oder nein? Der kann mit seiner Ware machen, was er will. Aber sein Mitarbeiter, kann er mit seiner Ware machen, was er will? Da läuft das Spiel anders. Schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Eigentümer über alle Dinge. Assalamu alaikum. MashaAllah. Kleine hübsche Maus. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Eigentümer über alle Dinge. Wenn Allah uns auch allesamt vernichten würde, trotz unserer guten Taten, er wäre nicht ungerecht dabei. Allah ist nicht ungerecht zu seinen Dienern, in keinem Fall. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns Barmherzigkeit erweisen würde, Barmherzigkeit, so wäre diese Barmherzigkeit, die er uns erweist, besser als unsere Tat. Mafhum? Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er kann subhanahu wa ta'ala dich belohnen oder dich bestrafen. Aber wir wissen, ist Allah ungerecht? Antwort, niemals. Denn er tut einem Menschen nicht mal Unrecht in der Größe von einem Senfkorn zu, liebe Geschwister. Das bedeutet, Yawmul Qiyamah, wenn du mit 5000 Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkommst, dann wirst du auch für diese 5000 gute Taten belohnt. Und nicht für 3000. Weil Allah ist gerecht. Denn er lässt deine guten Taten nicht verloren gehen. Und wenn du 100 Sünden gemacht hast, wird Allah dich nicht für 120 Sünden abrechnen. Das ist die Gerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah, er tut niemanden Unrecht an. Subhanahu wa ta'ala. Teil, liebe Geschwister. Natürlich müssen wir auch in unserer Religion immer die Dinge, an die wir glauben, bestätigen. Denn die Bestätigung ist das, was unsere Religion letztendlich ausmacht. Und ich möchte, dass wir hier dieses Thema verstehen. Wir haben keine Religion, wo du einfach sagst, glaub so daran. Glaub einfach so daran. Nein. Unsere Religion, die Religion des Islam, ist die Religion des Beweises. Und weil wir diesen Beweis haben, können wir ganz anders diese Religion leben. Es gibt Religionen, da sagt man dir, glaub einfach daran. Mit anderen Worten, ich habe selber keine Antwort. Wenn du daran glaubst, vielleicht wirst du besser im Glauben sein als ich. MashaAllah. Nein. Und diese Leute verwenden den Begriff Glaube ab dem Zeitpunkt, wo einem die Beweise ausgegangen sind. Richtig? Ab da verwenden sie, aber bei uns bedeutet Glaube was? Du glaubst aufgrund eines Beweises. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Zum Beispiel sagen die Juden und die Christen, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Die Juden und die Christen, wir sagen nur, was im Koran steht. Die Juden und die Christen sagen, nur wir sind die Bewohner des Paradieses. Allahs Antwort kommt prompt. Das ist ihre Wunschvorstellung. Sie hätten es gerne so. Sie hätten es gerne so. Denn, und schaut mal, in dieser Eier, was lernen wir daraus? Es gibt eine Sache, die du dir wünschst, und es gibt die Wahrheit. Jetzt kommt die Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gebt euren Beweis her, wenn ihr wahrhaftig seid. Haben sie den Beweis, dass sie in das Paradies gehen? Antwort? Nein. Das heißt, du kannst etwas behaupten und daran glauben, dass es so ist. Aber der Beweis bestätigt dich, ob du richtig bist oder falsch. Ob du richtig bist oder falsch. Denn, liebe Geschwister, diese Religion braucht einen Beweis. Und der Glaube bei uns an dieser Religion ist aufgrund eines Beweises. Und daher können wir ganz anders diese Religion leben. Und du bist ein Muslim. Wann auch immer du an etwas glaubst, so ist der Glaube mit dem Beweis verbunden. Und das macht dich zu einem Muslim aus. Allah subhanahu wa ta'ala, er bestätigt uns den Qadar im Koran, in der Surah 54, der Ayah 49. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Wir haben alles im bestimmten Maß erschaffen. Allahu Akbar. Wallahi sagt Allahu Akbar. Schaut mal, liebe Geschwister, ich will euch nur eine Sache nennen. Ihr wisst, wenn die Frau schwanger ist, dann kommt ein Samentropfen, wo rein in die... Wir machen jetzt keinen Biologieunterricht, aber wo wird dieser Samentropfen letztendlich, wo findet er sein Entstehen? Nein. In der Gebärmutter. Meine Mutter sagt immer Gebärmutter. In der Gebärmutter. In der Gebärmutter. Schaut mal, subhanallah al-Azim. Yani ist die Sache jetzt einfach so, der Samen ist da und daraus, wer lässt das Kind entstehen? Allah. Liegt das an dem Samentropfen? Nein. Hat Mariam ein Kind bekommen ohne einen Samentropfen? Antwort? Braucht Allah die Naturgesetze? Das ist der beste Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala entstehen lassen kann, was er möchte. Subhanahu wa ta'ala. Und passt auf, liebe Geschwister. Jetzt wissen wir, dass der Samentropfen, es entwickelt sich was daraus und langsam formt sich ein Mensch daraus und wir kennen die einzelnen Phasen. Und subhanallah al-Azim, wo sind unsere Augen? Unsere Augen sind hier, richtig? Wo ist unser Mund? Unser Mund ist hier. Eine Frage. Warum kommt der Mund nicht im Bauch eines Menschen? Oder die Augen an einer anderen Stelle? Habt ihr jemanden mal gesehen, der Augen im Bauch hat? Oder einen Mund im Bauch hat? Alles hat Allah nach gewissem Maß festgelegt. Subhanallah al-Azim. Niemals werden deine Augen im Bauch sein. Und vergiss diese Dracula-Geschichten und so alles, ja? Ich rede jetzt über Realität. Oder dass dein Arm an deinen Kopf hängt. Subhanallah al-Azim, nein. Schau dich an, schau die anderen Menschen an. Alles sitzt da, wo es sitzen sollte. Unabhängig jetzt davon, ob Allah eine Sache schön erschaffen hat oder nicht schön erschaffen hat. Das ist sein Gebet, subhanahu wa ta'ala. Das bestimmt er alleine, liebe Geschwister. Aber Fakt ist, Allah hat jede Schöpfung nach Maß bestimmt und jede Schöpfung funktioniert nach Maß. Subhanahu wa ta'ala. Und nicht nur das, Allah hat, nachdem er die Schöpfung entstehen gelassen hat, diese Schöpfung auch zu dem geleitet, was diese Schöpfung am Leben erhält. Schaut mal, subhanallah, ein kleines Kind, wenn die Mutter dieses kleine Kind in die Hand nimmt, nachdem es jetzt gerade entbunden wurde, und sie legt das Kind an die Brust, was macht das Kind automatisch? Was macht es? Hat er einen Verstand? Hat er einen Verstand? Nein, aber es saugt automatisch an der Mutterbrust, weil Allah ihn dazu geleitet hat. Und er hat keinen Verstand. Oder ein Küken, wenn es aus dem Ei schlüpft, wo geht es sofort hin? Es sucht Nahrung. Erstmal Nahrung, dann geht es zur Mutter. Es ist ziemlich hungrig, das Ei war schon ein bisschen kühl. Hä? Subhanallah al-Azim, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er lässt eine Sache entstehen und er erhält diese Sache und er bringt dieser Sache bei, er leitet diese Sache dazu, dass es, subhanallah al-Azim, auch erhalten bleibt. Gewiss, wir haben alles in bestimmten Maß erschaffen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wie ihr wisst, als Jibril a.s. zu ihm gekommen ist, in welcher Gestalt? In der Gestalt von einem Menschen. Das bedeutet, Engel können sich in was verwandeln? In Menschen. Und subhanallah al-Azim, schaut mal, ilmul ghaib, das Wissen des Verborgenen. Manchmal kann jemand vor dir stehen und der ist eine ganz andere Schöpfung als du und du weißt es nicht, obwohl du ihn siehst. Hat Umar ibn al-Khattab, als er während diesen Hadith überliefert, mit Jibril und dem Propheten, Umar ibn al-Khattab, hat Umar ibn al-Khattab gewusst, dass das Jibril ist? Antwort? Nein. Er hat beschrieben, dieser Mann, er hat weiße Kleidung, keine Spuren von einer Reise, aber auf einmal ist er in der Wüste. Wo, wieso? Von wo kam Jibril? Von wo kam er? Aus der Uber? Von oben. Von oben. Das beste und reinste Geschöpf vom Himmel kam auf die Erde herab, um das beste und reinste Geschöpf zu befragen. Jibril alayhi salam, er hat ihn gefragt, was ist der Islam? Ach, bin ich an den Islam? Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm geantwortet. Weiß Jibril nicht, was Islam ist? Antwort. Natürlich, weil Jibril alayhi salam, er hat eine bestimmte Aufgabe von den Engeln. Und ihr wisst, es gibt verschiedene Engel. Manche sind da, um die Seelen von einer Person zu nehmen zum Zeitpunkt des Todes. Andere Engel, sie sind dafür verantwortlich, dass sie dich beschützen. Sie beschützen dich. Sie sind immer deine Begleiter. Sie beschützen dich solange Allah ihnen nicht verbietet, dich zu beschützen. Und es gibt wieder andere Engel, die sind für die Berge zuständig, für die Pflanzen zuständig. Verschiedene Arten von Engel. Manche tragen den Thron von Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril, aber ist für was zuständig? Für die Offenbarung. Das bedeutet, er hat die Offenbarung immer zu den Gesandten getragen. Dann wollen wir sagen, Jibril weiß nicht, was Islam ist. Natürlich, er weiß, aber er hat ihn hier gefragt, was bedeutet der Islam, warum, damit wir lernen. Und das ist eine schöne Art, wenn du im Unterricht eine Frage stellst, du weißt auch vielleicht die Antwort, aber du willst, dass die Leute lernen. Und so auf diese Art und Weise kannst du fragen, lieber Diener Allahs. Jibril alayhi salam fragte nach dem Islam, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. So, gebe mir Auskunft, was der Iman bedeutet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, was der Iman bedeutet. Und wer gibt uns die besten Definitionen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber. Wir haben von ihm selber die Definition. Was wollen wir noch mehr? Er sagte über den Iman, an tu'mina billah und die Engel, weiter. Und seine Bücher und seine Gesandten und an den letzten Tag und an Qadar im Guten und im Schlechten. Das sind die sechs Säulen. Jeder Muslim muss daran glauben. Verleugnest du eine Säule, hast du alle anderen verleugnet. Deswegen siehst du heute so unwissende Muslime. Er sagt dir, Allahu A'lam, ob das mit den Engeln stimmt. Er sagt dir, Allahu A'lam. Und was hat Allah im Koran gesagt? Hat er die Engel bestätigt, ja oder nein? Der sagt dir, Allahu A'lam, ob... Subhanallah. Weil er den Koran kennt oder nicht kennt? Ein Muslim glaubt an jedes Wort vom Koran? Natürlich. Das ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Unveränderlich. Wie viele Feinde gab es, die gerne wollten, dass der Koran geändert wird, aber es ist nicht passiert. Bis zum heutigen Tage und bei Allah, dem Herrn der Kaaba, es wird niemals passieren. Das sind die sechs Säulen des Iman. Wenn du eins verleugnest, hast du alle anderen verleugnet. Liebe Geschwister, wenn wir über Al-Qadr sprechen, über die Vorherbestimmung, und wir werden heute insbesondere darüber sprechen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala schon alles bestimmt hat, was werden unsere Taten uns dann überhaupt noch nützen? Aber damit wir dieses Thema verstehen, brauchen wir erstmal eine Grundlage, liebe Geschwister. Wer an Al-Qadr glauben will, der muss vier Stufen in diesem Qadr berücksichtigen. Es gibt vier Stufen, die mit diesem Qadr zusammenhängen. Und jede Stufe ist für uns so wichtig, dass wir insha'Allah ta'ala noch gefestigter in unserer Religion sind. Erste Stufe, Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß alles. Wenn wir sagen alles, dann meinen wir uneingeschränkt. Schaut mal. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Allahu Akbar. Subhanahu wa ta'ala. Die Gelehrten sagen über Allah, هُوَ الَّذِي عَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, was es gab. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was es gab. Und was es gibt und was es gäbe, wenn diese Sache gewesen wäre. Aber sie ist nicht passiert. Das ist das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Nochmal, Allah weiß nicht nur über das Bescheid, was in der Vergangenheit liegt. Deswegen wisst ihr auch, dass im Koran Dinge drinstehen, die vor langer, langer Zeit passiert sind. Hat Allah uns Buchstabe für Buchstabe wiedergegeben, was diese Menschen für eine Diskussion hatten? Antwort? Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, was in der Vergangenheit liegt. Oder in der Gegenwart. Oder in der Zukunft. Sogar Allah subhanahu wa ta'ala weiß über die Dinge Bescheid, die, wenn sie passiert wären, wie sie gewesen wären. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde einmal gefragt, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil Mushrikin. Er wurde gefragt nach den Kindern von den Mushrikin, von den Götzendienern, sprich von den Kuffar. So sagte er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er gefragt wurde, was wird mit ihnen passieren? Was wird mit ihnen passieren? Wo werden sie hingehen, wenn sie als Kinder, bevor sie das reife Alter erreicht haben, und ab diesem Zeitpunkt ist man verantwortlich in unserer Religion, liebe Geschwister. Was aber, wenn diese Kinder vor diesem reife Alter gestorben sind, wo kommen sie hin? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam bima kanu. Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah weiß am besten, was sie getan hätten. Haben sie es oder nicht? Ja oder nein? Sie haben es nicht getan. Aber hätten sie auch länger gelebt als den Zeitpunkt, den Allah subhanahu wa ta'ala für sie bestimmt hat, so hätte Allah gewusst, was sie gemacht hätten an Taten. Ob sie den Islam angenommen hätten oder nicht? Ob sie das Gute gemacht hätten oder nicht? Ob sie Kufr gemacht hätten oder nicht? Allah subhanahu wa ta'ala weiß darüber Bescheid. Allahu Akbar. Überlegt mal ein Kind, der vielleicht mit 5 oder 6 Jahren stirbt. Mit 5 oder 6 Jahren. Allah, er wüsste, er weiß über jeden Zeitpunkt Bescheid, wenn dieses Kind nicht 5 Jahre alt geworden wäre, sondern 13 oder 15 oder 20 oder 30. Und deswegen seht ihr diese Sache, liebe Geschwister, manchmal haben wir ein Ereignis. Und zwar, dass eine Person die gesamte Zeit über keine guten Taten macht. Und kurz vor seinem Tod begeht er gute Taten. Kurz vor seinem Tod begeht er eine gute Tat, indem er den Islam annimmt. Daraufhin kommt er in das Paradies. Da fragt man sich, der hat die gesamte Zeit Kufr gemacht. Und dann im letzten Moment seines Lebens hat er den Islam angenommen. Warum kommt er in das Paradies? Die Antwort ist, weil Allah weiß, dass diese Person, wenn sie weitergelebt hätte, nur noch das Gute gemacht hat. Nur das Gute gemacht hätte. Und andersrum, auch eine Person, liebe Geschwister, der vielleicht die gesamte Zeit über Gutes gemacht hat, kurz vor seinem Tod, wal'iyadu billah, die Richtung wechselt und mit dem Kufr stirbt, der geht ins Höllenfeuer. Warum? Weil Allah weiß, dass er ab diesem Zeitpunkt nur noch... Habt ihr das verstanden? Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß über alles Bescheid. Das muss erstmal deine Aqidah sein. Ist das selbstverständlich unter den Leuten, dass sie denken, dass Allah subhanahu wa ta'ala über alles Bescheid weiß? Antwort nein. Es gibt Leute sogar, die sagen dir, im Übrigen, dass bei manchen Leuten ein religiöses Fest, dieses Silvester, wal'iyadu billah, möge Allah uns bewahren, da sagen manche Leute, Gott hat den Thron verlassen, hat seinen Thron verlassen und er kehrt erst später wieder und deswegen lassen wir richtig die Sau raus zum Zeitpunkt von Silvester. A'udhu billah. Schaut mal, yani, wenn du so eine Glaubenslehre hast, dass Gott über manche Sachen Bescheid weiß, über manche nicht, wirst du ihn dann so fürchten, wie wenn er über alles Bescheid weiß? Antwort? Nein, niemals. Aber wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß über alle Dinge Bescheid. Und das alleine wird deinen Glauben ändern. Und zwar zum Guten. Der zweite Punkt, die zweite Stufe, liebe Geschwister, ist, dass Allah azza wa jal alles aufschreiben gelassen hat, was bis zum Tage der Auferstehung passieren wird. Alles ist bereits niedergeschrieben. Dass jetzt Hamza hier sitzt und schreibt, das ist schon geschrieben. Dass der Bruder gerade in dieser Stellung jetzt sitzt, das ist schon geschrieben. Alles ist geschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 22 in der Ayah 70, Alam ta'alam, anna Allah ya'alamu ma fi s-sama'i wal-arb, inna thalika fi kitab, inna thalika ala Allah yasir. Weißt du nicht, dass Allah das kennt, was im Himmel und was auf der Erde ist? Wahrlich, das steht alles in einem Buch. Was ist das Buch? Lauh al-Mahfuz. Das ist die wohlverwahrte Tafel. Das ist die wohlverwahrte Tafel, liebe Geschwister. Auf dieser Tafel steht alles drauf, was passieren wird. Vom Anfang bis zum Ende. Allah Azza wa Jal hat das alles niederschreiben lassen. Und in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi, so heißt es, Inna awwala ma khalaqa Allah al-qalam. Das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, ist der Stift. فَقَالَ لَهُ, so sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu dem Stift, اُكْتُب, schreibe. فَقَالَ رَبِّي وَمَاذَا أَكْتُب, oh mein Herr, was soll ich schreiben? Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu dem Stift, مَقَدِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة, dass du alles niederschreibst, was passieren wird, bis die Stunde eintrifft. Allahu Akbar. Alles ist geschrieben. Alles. Alles ist bereits niedergeschrieben. Warum? Weil Allah das Wissen darüber hatte, zum Zeitpunkt, wo er alles niederschreiben gelassen hat, was passieren wird von jedem Einzelnen. Allah, Allah. Lasst uns heute unseren Herrn Allah subhanahu wa ta'ala richtig kennenlernen, liebe Geschwister. Die dritte Stufe, und daran müssen wir glauben, denn wir haben das auch bestätigt in unserer Religion, nichts geschieht, außer mit dem Willen Allahs. Du kannst keine Tat machen, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Tat erlauben muss. Wenn Allah nicht will, dass eine Tat passiert, dann passiert sie nicht. Dann passiert sie nicht. So heißt es, in Surah 36, Ayah 82, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Bei ihm, bei Allah ist es so, wenn er etwas will, dann sagt er nur dazu, sei, und es wird so sein. Mariam hat ein Kind getragen, hat ein Mann sie berührt? Nein. Aber hat sie ein Kind zur Welt gebracht, trotz dass kein Mann sie berührt hat? Ja. Wenn Allah eine Sache will, dann passiert sie. Nuh a.s. hat ein Schiff gebaut in einer Wüstengegend, wo die Leute ihn ausgelacht haben. Sie haben gesagt, der Verrückte, jetzt baut er auch noch ein Schiff. Nachdem er uns diese Märchen erzählt hat, zudem noch baut er ein Schiff in der Wüste. Was will er hier mit einem Schiff in der Wüste? Es gibt keinen einzigen Tropfen Wasser. Sie kennen Allah nicht. Genau diese Leute wurden ertränkt von dem vielen Wasser in dieser Gegend. Wo kam das Wasser her? Wenn Allah eine Sache möchte, dann sagt er nur sei und es ist so. Und es ist so, liebe Geschwister. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dann eine Frage hier diesbezüglich. Warum ist es dann so? Und wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, er liebt das gute Wort. Und Allah liebt die gute Handlung. Richtig oder nicht? Tayyib. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das gute Wort und die gute Handlung liebt, und das schlechte Wort und die schlechte Handlung nicht lieben, warum will er dann? Weil wir haben gesagt, bevor eine Sache passiert, Allah muss es erlauben. Warum erlaubt Allah ein schlechtes Wort oder eine schlechte Tat, wenn er das eigentlich nicht will? Warum? Jetzt solltet ihr mir eigentlich die Frage beantworten können. Bei uns gibt es immer Melden. Also Gesetze gibt es nicht, dass man es mag. Das heißt, man wird nicht dafür belohnt. Aber universell hat er es bestimmt, dass es so sein wird. Okay, wir wollen das erklären, inshallah ta'ala, damit das jeder versteht. Eine Person, der lügt, oder eine Person, der Sinner macht oder klaut, Liebt Allah so eine Person? Antwort: Nein. Allah liebt dieses nicht. Aber warum geschieht dieses, obwohl er subhanahu wa ta'ala alles und jeden bezwingen kann? Allah kann alles und jeden bezwingen. Nein. Wenn Allah bestimmt, dass eine Sache passiert, so passiert sie. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass alle Diener gläubig sind, dann hätte er sie gläubig gemacht. So wie Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt in Surah Yunus, in der Ayah 99, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكْ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dann hätten alle, die auf der Erde leben würden, dann hätten alle, die auf der Erde leben, den Glauben angenommen. Wenn Allah, was steht? Wenn Allah, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكْ, wenn Allah wollte. Aber will er? Ja oder nein? Hat Allah, jetzt die Frage, hat Allah alle gläubig gemacht auf dieser Erde? Tayyib, was heißt das? Wollte Allah, dass alle gläubig sind? Ja, kann überhaupt etwas geschehen, wenn Allah das nicht will? Natürlich nicht. Wenn Allah wollte, dass alle gläubig sind auf dieser Erde, dann hätte er sie gläubig gemacht. Deswegen, es gibt Leute, der mit Brechen will er eine Person dazu kriegen, dass er gläubig wird. Nein. Allah hat zum Propheten sallam gesagt, es soll dich nicht traurig machen. Das heißt, werde nicht ungeduldig. Diese Leute, Allah hat für sie bestimmt, dass sie mit dem Kufr leben, mit dem Unglauben leben, ganz gleich, was du machst. Innaka la tahdi man ahbab. Du kannst nicht den recht leiten, den du gerne recht geleitet sehen möchtest. Walakin Allah yahdi man yasha. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er leitet recht, wen er will. Deswegen, liebe Geschwister, natürlich, Allah erlaubt eine Sache, richtig. Bevor eine Sache passiert, muss Allah sie erlauben. Aber jetzt die Frage, wollte Allah subhanahu wa ta'ala, dass alle Diener gläubig sind? Nein, sonst hätte er es so gemacht. Dann können wir die Gegenfrage stellen, will Allah, dass eine Person lügt? Antwort auch nein. Aber jetzt gibt es eine Sache, er hat uns subhanahu wa ta'ala gesagt, was richtig und was falsch ist und uns die Entscheidung darüber gegeben, dass wir entscheiden können, ob wir das Richtige oder das Falsche machen wollen. Und wenn wir das Schlechte machen wollen, dann erlaubt Allah dir das. Weil Allah das will, Antwort? Ja, Allah will, dass wir nichts machen, wir haben selber einen freien Willen. Du wolltest das Schlechte, deswegen hat Allah dich das machen lassen. Habt ihr das verstanden? Du wolltest das Schlechte, deswegen hat Allah es dir erlaubt. Frage, liebt Allah das, was du gemacht hast? Nein. Aber weil du es wolltest und Allah hat dir was gegeben? Einen eigenen Willen. Einen Willen. Und weil er dir diesen Willen gegeben hat, so hast du entschieden, dass du das Schlechte machen willst. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala dir Jesus gewährt. Schaut mal, subhanallah, deswegen sagte einer der Gelehrten, und er wurde gefragt, warum lässt Allah einem Diener eine Sünde machen, wo dieser Diener doch hier falsch handelt und Allah liebt es nicht? Allah liebt es nicht, dass dieser Diener die Sünde macht. So sagte der Gelehrte eine sehr schöne und einfache Antwort. Schaut, wie die Stellung dieses Dieners ist, dass Allah ihm erlaubt hat, eine Sünde zu machen. Habt ihr das verstanden? Schaut, wie die Stellung des Dieners bei Allah ist, dass Allah ihm diese Sünde machen gelassen hat. Eine Frage, beschützt Allah manche Diener davor, dass sie Sünden machen? Antwort? Ja. Allah beschützt sie davor. Subhanallah, ich habe die Geschichte damals von einem Bruder gehört. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn vergeben für die Tat, die er gemacht hat. Er sagte, einmal ging er in das Freudenhaus. Ihr wisst schon, ich will jetzt keinen anderen Begriff verwenden. Ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Nicht, dass die Kinder sagen, oh, der wollte doch nur Freude haben. Nee, Alhamdulillah, nicht erklären den Begriff. Ihr wisst alle, was ich meine. Freudenhaus. Na, er war bereit, eine Sünde zu tun. Und er hat sein Geld in der Tasche gehabt. Danach, als das Angebot zu ihm kam, ich rede das Wissen metaphorisch, als das Angebot zu ihm kam und er bezahlen wollte, fand er sein Geld nicht in der Tasche. Und ihr könnt euch vorstellen, der hat gesucht wie ein Verrückter. Ich habe das Geld in die Tasche getan. Dann ist er rausgegangen und hat Allah um Vergebung gebeten für das, was er getan hat. Aber dann sagt er sich, subhanallah, wo ist mein Geld? Er fasst in die Tasche rein und da ist es. Hat Allah ihm davor bewahrt, dass er das Schlechte tut? Ja. Ja. Allah hat ihm davor bewahrt, dass er das Schlechte tut. Subhanallah al-Azim. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir eine Sünde machen, dann schaut, wie unsere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass er uns diese Sünde erlaubt hat. Erlaubt hat, bitte aufpassen hier. Ihr wisst, was ich meine. Nicht erlaubt als solches vom Gesetz her erlaubt hat, sondern dass er es erlauben muss, wenn du überhaupt eine Tat machen kannst. Dass ich jetzt nur den Zeigefinger so hebe, hat Allah mir das erlaubt oder nicht? Du kannst keine Bewegung machen in diesem Leben, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala dir dieses erlaubt. Noch mehr haben wir über unseren Herrn heute inshallah ta'ala kennengelernt, liebe Geschwister. Deswegen bitte unterscheidet. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte nicht, dass wir das Schlechte machen. Aber er hat uns einen Willen gegeben. Und nach diesem Willen können wir bestimmen, ob wir das Schlechte oder das Gute machen wollen. Wenn wir das Schlechte machen wollen, lässt Allah uns das. Und wenn wir das Gute machen wollen, erlaubt Allah subhanahu wa ta'ala uns das auch. Okay? Aber das Gute liebt Allah und das andere liebt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Das musst du genau verstehen. Deswegen, es gibt Taten, da entscheidest du. Und die heißen hier, liebe Geschwister, Irada al-Shar'iyya. Das ist der gesetzliche Wille. Allah hat dir gesagt, was richtig und was falsch ist. Und du entscheidest dich für das Richtige oder für das Falsche. Und dann gibt es Irada Kauniyya. Das ist der universelle Wille. Darauf hast du überhaupt keinen Einfluss. Allah bestimmt einfach eine Sache und du kannst gar keinen Einfluss darauf nehmen. Zum Beispiel die Gesetze Allahs. Können wir sie ändern? Nein. Allah hat bestimmt, dass die Kuffar ins Höllenfeuer gehen. Allah hat bestimmt, dass die Gläubigen ins Paradies gehen. Kannst du das umdrehen? Sagen, die Gläubigen gehen ins Höllenfeuer und die Ungläubigen gehen ins Paradies? Ja, manche Leute wollen das. Richtig oder nicht? Manche Leute wollen das. Aber wir sagen, tut uns leid. Das ist der universelle Wille von Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand kann darauf Einfluss haben. Auch wenn du es möchtest, bei der anderen Sache, beim gesetzlichen Willen, kannst du selber entscheiden. Du hast einen Willen. Aber bei dem universellen Willen kannst du das nicht selber entscheiden. Und dann kommen wir zur vierten Stufe, liebe Geschwister, und dann sprechen wir auch über unser Thema, was wir heute eigentlich machen wollen. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles erschaffen. Alles. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Und Allah hat alles erschaffen und was ihr tut. Allah hat alles erschaffen, euch erschaffen. Allah hat euch erschaffen und was ihr tut. Subhanallah al-Azim, schau mal, wenn wir diese Ayah begreifen, Allah hat uns erschaffen und das, was wir tun. Das heißt, wenn wir es dann jetzt tun, hat das Wissen gestimmt von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er das so erschaffen hat? Antwort. Allah hat uns erschaffen und was wir tun. Und das, was wir jetzt tun, hat Allah bereits schon erschaffen. Also wusste er, wofür wir uns immer entscheiden werden in jeder Angelegenheit. Und du hast 1000 Angelegenheiten am Tag. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich möchte bitte nur ein Beispiel geben, damit wir uns das verdeutlichen. Wir haben jetzt über das Thema Qadar gesprochen, liebe Geschwister. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, und ich möchte es euch leicht machen, stellt euch vor, euer gesamtes Leben wurde mit der Videokamera aufgenommen. Und jetzt wird das Leben einfach nur abgespielt. Jetzt wird der Film einfach nur abgespielt. Das ist Al-Qadar. Okay? Es gab eine Phase, wo alles aufgenommen wurde. Das heißt, es gab eine Phase, wo alles bestimmt wurde. Und jetzt lebst du dein Leben. Das ist so, als ob du auf Play gedrückt hast. Und jetzt kommt dein ganzes Leben, was schon bereits aufgenommen wurde, sprich bestimmt wurde. So könnt ihr euch Al-Qadar leicht merken. Tayyib, liebe Geschwister, jetzt natürlich eine berechtigte Frage von einer Person. Er könnte fragen in diesem Zusammenhang, wenn Allah schon unsere Taten erschaffen hat, was nützt uns dann noch unser Wirken? Was nützt uns noch, dass wir überhaupt etwas tun? Und hier sind Sekten entstanden. A'udhu billah. Und das ist die große Gefahr, wenn man sich kein Wissen aneignet, in der Religion. Wir kommen gleich auf diese Leute zu sprechen, liebe Geschwister. Nur ein Tipp voraus. Eine Person wurde beim Klauen erwischt. Man hat ihn zu Umar ibn al-Khattab gebracht. Man sagt ihm, O Amir al-Mu'minin, dieser hat geklaut. Und in einem islamischen Land ist klar, was das Urteil ist über denjenigen, der ab einem bestimmten Wert klaut. Nicht nur klaut, ab einem bestimmten Wert klaut. Aufpassen. Auf jeden Fall, dieser Mann, der geklaut hat, er sagte zu Umar ibn al-Khattab, er sagte zu ihm, Allah wollte, dass ich klaue. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Hat er einen Beweis gebracht, ja oder nein? Ja oder nein? Er hat doch einen Beweis gebracht. Allah wollte, dass ich das tue. So hat er das gesagt. Allah wollte, dass ich klaue. Guck mal, wie man die Ayat, man bringt eine richtige Ayat, aber hat sie falsch verstanden. Dann sagte Umar ibn al-Khattab, er sagte zu ihm, Allah will auch, dass wir dir die Hand abschlagen. Verstanden? Das ist die Sache. Deswegen, dieser Irrgegangene, der geklaut hat, der hat etwas falsch verstanden. Der dachte einfach, wenn sowieso die Taten erschaffen sind, dann habe ich auf diese Taten keinen Einfluss. Demzufolge kann ich auch dafür nicht bestraft werden. Hat er richtig oder falsch gehandelt, nach dem, was ihr jetzt gelernt habt? Ihr seid jetzt alle Rechtsgelehrte. Hat er richtig oder falsch gehandelt? Falsch gehandelt. Warum? Was war seine falsche Denkweise? Wer sagt mir das? Was war die falsche Denkweise von diesem Mann? Seine Wille vergessen. Dass er diese... Richtig. Er hat einen freien Willen. Ja. Und er selber hat entschieden, dass er klaut. Subhanallah al-Azim. Und ihr solltet wissen, wir verstehen das so, dass er selber dieses wollte. Denn Allah hat uns einen freien Willen gegeben. Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns in Surah Al-Isra, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Nährt euch nicht der Sinner. طيب, wenn sowieso dieses so feststeht, dass wir die Sinner machen, warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu uns, nährt euch nicht der Sinner. Macht das Sinn? Antwort? Nein, macht keinen Sinn. Allah sagt uns, wir sollen das nicht tun. Warum? Weil wir einen freien Willen haben. Oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, wa aqimus salah, und verrichtet das Gebet. Verrichtet das Gebet bedeutet, hast du die Wahl, das Gebet zu verrichten oder nicht? Ja. Natürlich. Und du selber merkst, du hast die Wahl, Dinge zu tun oder nicht. Du bist nicht gezwungen in deinen Handlungen. Könntest du jetzt aufstehen zum Beispiel und mir einen Döner holen? Ja oder nein? Dann mach das. Ich bin gemein, ne? Ich bringe euch über Religion zu meinem Gelüste. Guck mal, schaut mal, wie die Sache ist. Du kannst aufstehen, kannst dir was zu essen machen jetzt zum Beispiel. Kannst du oder kannst du nicht? Kannst du. Du hast einen freien Willen. Aber wir wollen das erklären, liebe Geschwister. Wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Hölle und das Paradies erschaffen. Allah azza wa jal hat das Höllenfeuer und das Paradies erschaffen. Fariqun fil Jannah wa fariqun fis Sa'ir. Ein Teil der Menschen wird wo sein? Im Paradies. Und ein anderer Teil wird im Höllenfeuer sein. Ein Teil der Menschen wird im Paradies sein. Ein anderer Teil der Menschen wird im Höllenfeuer sein. Subhanallah al-Azim. Und hier haben manche Irregegangene gesagt, wenn sowieso bestimmt ist, ob ich ins Höllenfeuer gehe, dann brauche ich auch was nicht mehr zu tun. Die Tat. Lasst uns klare Beweise dafür festlegen, liebe Geschwister, dass wir einen freien Willen haben. Und dass wir Einfluss auf die Taten haben. Lasst uns Beweise bringen, dass wir Einfluss auf die Taten haben. Natürlich, wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns einen freien Willen gegeben. Und nicht nur den Willen, sondern auch die Fähigkeit, das umzusetzen, was wir als Willen haben. Einer will jetzt zum Beispiel eine gute Tat machen. Er hat auch die Kraft, diese gute Tat zu machen. Das heißt, Allah hat dir den Willen und die Fähigkeit dafür gegeben. Wir haben ein Beispiel genannt. Nährt euch nicht der Sinner. Nährt euch nicht der Sinner bedeutet, kommt der Sinner nicht zu nah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Wer nun will, er soll gläubig sein. Und wer nicht will, er soll nun ungläubig sein. Das bedeutet, du entscheidest, welchen Weg du gehst. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Welchen Weg wollt ihr nun bestreiten? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَ Allah. Ihr könnt nicht wollen, wenn Allah nicht will. Ihr könnt nicht wollen, das heißt, Allah hat für uns den Willen bestätigt, liebe Geschwister. Schaut mal weiter. Allah subhanahu wa ta'ala, lobt er die Menschen, die gläubig sind im Koran? Ja. Warum soll Allah sie loben, wenn sowieso die Taten feststehen? Natürlich, alles, was wir tun, steht fest. Aber diese Diener haben sich für das Gute oder für das Schlechte entschieden? Für das Gute. Deswegen lobt Allah subhanahu wa ta'ala sie, die gläubigen Diener, und er kritisiert die irregegangenen Diener, liebe Geschwister. Drittens, Allah subhanahu wa ta'ala hat Gesandte zu den Menschen geschickt. Warum hat er Gesandte zu den Menschen geschickt? Damit sie ihnen sagen, wie Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine gedient werden möchte. Und es würde doch gar keinen Sinn ergeben, dass Allah Gesandte schickt zu den Menschen und dass er ihnen Bücher lässt, wenn das sowieso keinen Einfluss auf ihre Taten bewirken würde, liebe Geschwister. Und ich habe es bereits gesagt, jeder spürt in sich selber, dass er die freie Entscheidung hat, etwas tun zu können oder nicht, liebe Geschwister. Subhanallah, manche der irregegangenen Sekten, sie haben gesagt, Allah weiß erst, wann eine Sache passiert, wenn sie passiert. Bringen Sie einen Beweis, Sie sagen, Sie bringen einen Beweis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. So wird Allah wissen, wer von euch ein Wahrhaftiger ist und wer von euch ein Lügner ist. Wenn Allah sagt, so wird Allah wissen, was haben Sie gedacht? Dass Allah es zu diesem Zeitpunkt nicht weiß. Und das ist das Problem, und darauf will ich vielleicht ein, zwei Sätze eingehen, liebe Geschwister. Es reicht nicht nur in unserer Religion, dass du eine Ayah bringst, sondern du musst sie auch verstehen mit dem Verständnis der Salah. Nachdem wir alle Beweise so zusammengebracht haben, ist klar die Sache, dass eine Person schon Einfluss hat auf seine Taten. Antwort: Natürlich. Die Person hat Einfluss auf seine Taten, liebe Geschwister. Und daher muss man immer, liebe Geschwister, die Ayah nicht nur vorbringen, sondern du musst verstehen, was dessen Bedeutung ist. Ansonsten verabschiedest du dich von der Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Gefährlich oder nicht? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, es werden 73 Gruppen in meiner Umma sein, 72 gehen in das Höllenfeuer. Weil sie einen richtigen oder falschen Glauben hatten? Einen falschen Glauben. Hast du keine Angst davor, einen falschen Glauben anzunehmen? Dann musst du die Religion lernen. Daher, liebe Geschwister, was wir heute gelernt haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles bereits bestimmt. Allah subhanahu wa ta'ala hat mit seinem Wissen alles bestimmt. Und mit seiner Weisheit. Denn nichts erschafft Allah, außer mit seinem Wissen und mit seiner Weisheit. Du darfst niemals fragen, warum ist das so und warum ist das so. Du darfst niemals fragen, warum Allah eine Sache so macht oder eine Sache so. Denn Allah wird nicht gefragt. Jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala lässt in irgendeiner Gegend den Krieg zu. Und das ist natürlich auch ein Thema, was viele Nicht-Muslime erfragen. Warum gibt es Kriege? Warum gibt es Not? Warum gibt es Leid? Frage: Wollte Allah den Krieg? Wollte Allah den Krieg? Ja. Nein. Ja, schon. Ja. Und schon gibt es einen Ikhtilaf der Gelehrten. Ich frage nochmal: Wollte Allah die Kriege, die passieren? Ja. Allah hat uns gesagt, dass wir das Gute tun sollen, dass wir. Also Krieg ist ja etwas Schlechtes, dass wir uns gegenseitig töten, das ist ja das Schlechtes. Allah hat gesagt, macht das Gute und nicht das Schlechte, aber die Menschen haben sich selber dafür entschieden, dass sie Kriege führen. Das heißt, dass sie andere umbringen, sie haben sich dafür entschieden. Aber Allah will, dass wir Gutes tun. Aber Allah muss es erlauben. Also ohne die Erlaubnis Allahs würden die Kriege nicht passieren. Jetzt sind wir erstmal einen Schritt weiter. Allah hat diese Kriege erlaubt. Warum hat Allah diese Kriege erlaubt? Weil die Menschen selber sich dafür entschieden haben. weil die Menschen, die dieses angefacht haben, sich selber dafür entschieden haben. Also hat Allah ihnen dieses erlaubt. Aber liebt Allah das? Nein. Nein. Und schaut mal, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte zu uns, und das ist eine schöne Botschaft, wir haben gesagt, wenn Allah eine Sache zulässt, lässt er es immer mit seinem Wissen und mit Hikma, mit Weisheit zu, Antwort? Ja. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, meine Umma, meine Nation ist eine Nation voller Barmherzigkeit. Inna ummati ummatum marhuma. Wahrlich, meine Umma ist eine Umma voller Barmherzigkeit. Diese Umma wird in der Akhira keine Abrechnung bekommen, sondern die Prüfung für diese Umma, die Fitna für diese Umma ist, dass Morde geschehen hier in dieser Welt und Prüfungen geschehen hier in dieser Welt und Erdbeben geschehen in dieser Welt. Dieses macht Allah, damit er sie von den Sünden reinigt und sie im Jenseits keine Abrechnung bekommt. Weisheit oder nicht? Tayyip, wenn wir dann solche Gegenden betrachten, wo jetzt Krieg ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern einen Ausweg schaffen und sie geduldig machen. Wenn wir sehen, in solchen Gegenden, dass Krieg passiert, natürlich, der Krieg ist eine Prüfung. Aber was hat Allah in dieser Prüfung hereingelegt? Nein? Barmherzigkeit. Mit seiner Weisheit. Allah hat in dieser Prüfung Barmherzigkeit hereingelegt, denn diese Leute, jetzt schaut mal jetzt in den verschiedenen Ländern, und ihr wisst das, dass bei uns viele in den muslimischen Ländern sich weit, weit von der Religion entfernt haben. Durch diese Kriege kommen die Leute wieder zurück zur Religion. Dann eine Frage, wenn sie durch diese Kriege zurückkommen zur Religion, soll Allah sie für ihre 30 Jahre, die sie vorher wie eine Art im Kufr gelebt haben, abrechnen? Oder soll Allah sie prüfen in diesen paar Tagen des Krieges und ihnen dann die Sünden vergeben? Was ist besser für diese Leute? Und wenn man Allah nicht kennt, dann wird man nicht wissen, warum eine Sache so passiert und so passiert. Wenn du geprüft wirst von Allah subhanahu wa ta'ala, dann möchte Allah dir mit dieser Prüfung deine Sünden vergeben und dich um Paradiesplätze erhöhen. Im Rang. Nicht, weil Allah dich nicht liebt. Im Gegenteil, weil Allah dich liebt. Und daher, liebe Geschwister, ist diese Sache so, dass wenn wir diese paar Regeln lernen, dass wir immer verstehen werden, dass Allah subhanahu wa ta'ala kein Ungerechter ist. Möge Allah uns davor bewahren, schlecht über ihn zu denken. Allah ist gerecht, Allah ist allwissend, Allah ist barmherzig und Allah subhanahu wa ta'ala ist allweise. Und derjenige, der die Namen und Eigenschaften Allahs kennt, so wird er mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden sein. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von Al-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ja, ciao. Tayyip, liebe Geschwister, wir haben leider nicht so viel Zeit. Wir machen ein paar Minuten für die Fragen. Erstmal zum Thema, inshallah ta'ala. Und danach, bi'idhnillah ta'ala, wenn man die eine oder andere wichtige Frage hat, kann man sie stellen, inshallah ta'ala. Tfadl. Tfadl. Wer hat sich gemeldet? Ich habe irgendjemand. Nein, Vater. Ist richtig, also diese eine Ayat Surat Kef und diese zwei Ayat Surat Takwir sind, also diese drei Ayat insgesamt sind alle Beweise, dass wir einen freien Willen haben. Nein. Die Ayat in Surat Al-Kef, wer nun will, der soll glauben. Und wer nicht will, der soll ungläubig sein. Das ist ein Beweis für den Willen, den wir haben. Und auch in Surah At-Takwir, wenn nun, und sie können nicht wollen, wenn Allah nicht will. Das sind natürlich Beweise. Na, richtig. Und verengter Treffer. Und das auch. Na. Okay. Weiß Allah subhanahu wa ta'ala schon im Voraus, wie ich mich entscheide? Wer kann diese Frage beantworten? Ja. Weiß Allah schon im Voraus, wie ich mich entscheide? Ja. Hamza? Ja. Warum? Weil Allah ist der Allwissende Und er weiß schon, er weiß alles, also ist alles schon geschrieben, was passieren wird bis zum jüngsten Tag. Ja, aber es gibt noch, na? Weil vorhin erwähnt wurde, Allah hat uns erschaffen und die Tage. Sehr gut, na. Er hat uns erschaffen und unsere Taten. Taib, jetzt zum Beispiel, die Schwester sagt ein schlechtes Wort. Ist das Erschaffen, das was sie sagt? Antwort? Ja. Das hat doch Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Aber er wusste auch, dass sie sich so entscheiden wird. Und mit dem Thema Qadr nicht zu tief hereingehen, denn wie Imam Ahmad rahimullah ta'ala sagte, das Beschäftigen mit dem Thema Qadr, mit der Vorbestimmung, ist so, als ob du in die Sonne hereinschaust. Je länger du hereinschaust, umso blinder wirst du. Es gibt Themen, mach die Tür zu. Weil wenn du die, jetzt zum Beispiel, wir haben gesagt, Allah wird nicht gefragt. Schaut mal, welche verdorbene Aqida du bekommst, wenn du anfängst zu sagen, warum kriegt der da so und ich krieg nur so. Schaut mal, wenn man diese Tür nur aufmacht, wo wird man landen zum Schluss? Dass man welche Meinung über Allah hat? Eine schlechte Meinung über Allah hat. Warum kriegt er das so und ich krieg das so? Subhanallah al-Azim. Warum kriegt er Kinder und ich krieg keine Kinder? Wenn man diese Tür aufmacht, dann wird man einen üblen Weg gehen. Nein, Vater. Alaikum salam. Wegen der Taten, dass wir jetzt machen und Allah weiß das im Voraus, ist es, kann man vielleicht auch so denken, dass wir selber in uns sehen, dass wir als Mensch selber in uns sehen, was wir tun, damit wir später nicht sagen können. Leider habe ich das nicht richtig verstanden. Dass wir die Taten, wenn wir es machen, dass wir es dann selber in uns sehen, wie wir uns entschieden haben. Ah, okay. Natürlich, jetzt ein Gläubiger, wenn er eine schlechte Tat macht, wie fühlt er sich? Schlecht. Schlecht. Es zerreißt ihm das Herz, dass er diese Sünde gemacht hat. Das ist die Sache. Und das ist der Beweis, dass er weiß, was er getan hat. Na, Vater. Dass wir praktisch später nichts sagen können. Zum Beispiel, wenn das jetzt alles schon bevor... Wenn Allah Ta'ala alles schon voraus, alles weiß, passiert und so weiter. Und wenn er uns nicht erschaffen hätte, einfach das in diesem Leben nicht erschaffen hätte. Nein. Und einfach so uns halt in die Hölle oder ins Paradies reintun würde, dann würden wir sagen, wieso Allah? Richtig. Aber so sehen wir das, was wir in dieser Welt uns entscheiden, was wir alles machen, sehen wir, dass wir es auch entschieden haben. Richtig. Durch seine Richtig. Erlaubnis. Aber und deswegen die Abrechnung auch. Was würde die Abrechnung für einen Sinn machen? Wenn wir sowieso gezwungen wären in unseren Taten, was würde die Abrechnung für einen Sinn machen? Wir werden doch befragt werden von Allah subhanahu wa ta'ala über unsere Taten. Und das leuchtet jedem ein.